Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. 6 Minuten nur im Radio, hier bei 1 Live. Was heißt nur? Ausschließlich im Radio bei 1 Live. Und dann kommt das Fernsehen, das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht, wie immer, mittwochs. Und ich sage zu euch, wer Lust hat, mit mir zu reden, 0800 5678 111. Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Anna. Anna. Annie, bitte. Ah, Anne. Mann. Ein Buchstabe, gewaltiger Unterschied. Ja, ich komme immer durcheinander. Ich habe ja auch so Kollegen. Einer ist Anna, einer ist Anne. Also du bist Anne. Ich bin die Anna, ja. 25 Jahre alt, stimmt das? Das stimmt. Und was ist dein Thema? Mein Thema ist seltsame Liebesgeschichte, würde ich es mal so nennen. Mhm. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe auf einer Datingline im August einen jungen Mann kennengelernt. Mhm. Ich lag damals im Krankenhaus und habe aus lauter Langeweile eigentlich da angerufen, obwohl ich da vorher schon mal öfter angerufen habe und habe mich mit dem unterhalten. Wir haben so ein paar Nachrichten ausgetauscht, wir fanden uns unheimlich nett, haben ziemlich lang miteinander telefoniert, das war sonntags, und haben uns dann gedacht, naja, wir können uns ja mal treffen. Mhm. Und dann dienstags ist er mich im Krankenhaus besuchen gekommen, also Blind Date im Krankenhaus. Mhm. Eigentlich schon eine ziemlich verrückte Geschichte, finde ich, wenn man da so im Bett liegt, aber ich konnte ja wieder aufstehen. Hat man das denn gern? Im Krankenhaus sieht man in der Regel nicht so toll aus, ne? Wenn man dann Besuch bekommt von so jemandem. Ach du Domian, ich hatte meine Schminksachen dabei. Hast du dabei gehabt? Ich konnte mich einigermaßen restaurieren. Gut. Wo ich montags erst operiert worden bin, aber das ging schon. Das ging schon, ja. Das ging, ja. Und dann bin ich halt, und dann kam dieser Mann die Tür rein und ich bin fast umgefallen. Also erzähl. Super. Also einfach nur. Ich dachte, so, er ist im negativen Sinne umgefallen. Nee. Ich hatte eher Angst, er fällt im negativen Sinne um, weil ich bin also schon ein bisschen mollig. Ja. Zwar ziemlich groß, auch 1,76 und dabei so knapp 95 Kilo, aber halt doch schon mehr als jetzt vielleicht manchen Männern das ideale Frauenbild ist. Hattest du ihm das vorher erzählt? Ja, natürlich. Ach so, also Ehrlichkeit finde ich schon wichtig, weil stell mal vor, du sagst, ich wiege da 60 Kilo, da kommt ein Mann rein und du wiegst dann da 100. Also nee, Das hält ein Mann da nicht aus. Nee, nicht also, wirklich. Beschreib ihn uns. Oh, was soll ich denn euch beschreiben? Also wie groß war er? Ach so, ja, so 1,84. Ich frage konkret, wie schwer? So 85 Kilo. Ja, Haarfarbe? Dunkelbraun. Haarlänge? Kurze Haare. Ja, Augenfarbe? Braun. Braun. Und ein Bart oder 3-Tages-Bart? Nein. Ganz glatt rasiert? Also gepflegt und sehr, also wirklich so top. Einfach so, dass so ein Mann... Mensch. Und auch gut angezogen, also nett angezogen, ja, so mit deinem Geschmack. Ja, sehr vernünftig. Mann, und dann liegst du im Krankenhaus, und dann kommt so ein Kracher da rein. Ja, mein lieber Mann, du. Und da hat es aber auch dann geknallt. Ja, endgültig. Wir haben dann draußen in diesem Krankenhauspark auf der Parkbank gesessen, knutschend und Händchen halten. Wie, schon gleich beim ersten Mal? Ja, also knutschen? So nach ein paar Stunden hat er irgendwie den Arm um mich gelegt, weil er fand mich halt auch sehr nett. Ich war ja völlig... Ich muss jetzt mal noch nachträglich fragen, weswegen warst du da eigentlich im Krankenhaus? Ich hatte einen Abszess an einer sehr unangenehmen Stelle. Sag sie uns, wir wollen es alle wissen. Die Stelle. Nee, das will ich jetzt nicht erzählen. Wir denken es uns Man alle. Sitzt drauf. Aha, am Po. Ja, sehr hast unangenehm. Hast du ihm das auch gesagt? Gezeigt? Nee, gezeigt. Domian. Nein, aber gesagt. Gesagt schon, ja. Ich konnte ja auch nicht richtig sitzen auf dieser Bank. Ich bin ja so hin und her gerutscht. Denke ich auch gerade, ja. Schon so ein bisschen aufgefallen. Aber dann schon gleich so ein bisschen getuchtelt und geknutscht. Ja, einfach, ich habe mich einfach super wohl in der Nähe dieses Mannes gefühlt. Einfach so angeschminkt und er hatte so ein gutes Parfüm drauf. Ihr jungen Mädchen, die leicht ihr zu beeindrucken seid. Du, das würde ich noch nicht mehr sagen. Aber das Ganze, wie gesagt, das ging so 2 Tage. Abends hat er mich auch immer schön angerufen im Krankenhaus. Aber das war eine wunderbare Sache. Ich hatte ihm auch schon von meiner kleinen Tochter erzählt. Die ist also knapp 4, eine kleine Sarah. Und das war also auch noch so. Das wusste er und wird auch alles akzeptieren und hin und her. Und es war eigentlich für mich schon aus der Sucht schon so eine feste Beziehung auch. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ja, der Stand der Dinge war, also jetzt muss man das vom August noch zu Ende führen, denn wie gesagt, Donnerstag hat er mich dann aus dem Krankenhaus abgeholt, noch ganz gentlemanlike nach Hause gefahren, mich noch zu meiner Hausärztin und zur Apotheke gekarrt, sozusagen. Mhm. Und ja, freitagsabends waren wir dann zu unserem ersten richtigen, so richtigen Rendezvous mit Kerzenschein bei mir zu Hause verabredet. Mhm. Er ist nicht aufgetaucht. Nein. Er war weg. Nein. Doch, er war einfach weg. Einfach so, tschüss. Ich hatte keine Handynummer und keine Telefonnummer von ihm. Jetzt sag bloß bis heute weg. Nee, also Moment. Einfach damals, wie gesagt, verschwunden. Mhm. Auf dieser Line habe ich ihm dann zwar nochmal so eine Nachricht hinterlassen, aber naja, also irgendwie kam da keine Antwort mehr von ihm und ich habe mir gedacht, komm Anne, lass es. Mhm. Nur ich bin so ein Mensch, weißt du, ich möchte in meinem Leben gern Dinge verstehen können. Mhm. Und es gab keine Begründung. Und ich meine, wenn er mich hässlich gefunden hätte, wäre ich da gar nicht erstmal so weit gekommen. Was war die Begründung? Die Begründung, du, die habe ich vor 2 Wochen bekommen. Nämlich? Nämlich, also wie gesagt, ich habe ihm dann, habe ich Festnetzanschluss gekriegt, habe nochmal eine Nachricht auf dieser Line eingesprochen und dann hat er auf einmal freitagsabends angerufen hier. Ja, was war die Begründung? Die Begründung war von ihm, dass er mittwochs einen Anruf bekommen hat in dieser Woche, wo wir uns kennengelernt haben und sein Chef ihm damit gedroht hat, ihn zu versetzen, dass er dann richtig, also das ist ein Außendienstmitarbeiter, dass er dann in einen Außendienst kommt und also in weit Städte kommt, die weit weg sind. So, also jetzt so, ne? Ich war jetzt also als quasi aus Rücksicht hat er das denn eingeschränkt? Ja, eingeschränkt, eingestellt. Eingestellt, ja. Einfach nicht ja, mehr gemeldet. Und jetzt, gibt es denn eine Zukunft, doch eventuell? Ja, Domian, das ist ja gerade das, was ich dich fragen will. Es ist, weißt du, es ist so, ich habe zwar jetzt seine ganzen Telefonnummern, alle von Hotelzimmernummer bis Firmenhandynummer, die hat er mir nun alle gegeben. Er war übrigens da. Ich mache einen Vorschlag an, Anne. Ja. Ich rufe dich nachher nochmal an. Weil jetzt das Fernsehen sich zuschaltet und ich möchte dir nicht zumuten, dass du die ganze Geschichte nochmal erzählen musst für die Fernsehzuschauer. Ja. Sollen wir das so machen? Du legst auf und ich rufe dich nach der Sendung kurz nochmal an. Okay. Okay? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So. Jetzt sind wir gleich im Fernsehen. Ein paar Sekunden noch. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Kleine Verspätung heute. Und wir sind heute frei, eine freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Christian. Christian ist 28 Jahre. Guten Morgen. Moin Jürgen. Ja, Christian. Erstmal großes Lob an deinen Team. Ich bin gestern nicht mehr drangekommen, dann wurde ich heute angerufen. Super Sache, absolut. Das ist schön, vielen Dank. Die Anja ist auch super nett. Das ist also großes Lob. Auch eine Mitarbeiterin. Einfach super Sendung. Dankeschön. Ich vermute, wenn du gestern angerufen hast, dass du zu dem Thema Gestank angerufen hast. Genau. Ja. Was heißt Gestank? Für mich selber persönlich nicht, weil ich aus der Landwirtschaft komme und ich arbeite jetzt in einer Kompostieranlage für Bioabfälle. Das klingt nicht nach gutem Geruch. Meine Frau hat sich auch langsam dran gewöhnt. Meine Tochter, die rumpft die Nase mit 16 Monaten. Und mein Freund ist froh, wenn ich nicht in Arbeitsklamotten gerade zu Hause die Tür reinkomme. Jetzt erklär uns und erzähl uns doch mal, was genau in oder bei auf so einer Kompostieranlage passiert. Und zwar, wir haben ja hauptsächlich Grünschnitt von Friedhöfen, so die Abfälle, die so von den Gräbern runterkommen. Mhm. Und halt Laub, was in ganzen Parkanlagen alles zusammengehakt wird, das kommt erstmal auf eine kleine Deponie. Mhm. Und da wird es dann abgeholt, wird jetzt zu einer Kompostieranlage gebracht, hier in Ratingen ist das. Mhm. Und ja, da wird es halt geschreddert, nochmal klein gemacht, weil auch schon mal größere Äste bei sind. Und dann wird es erstmal alle sortiert. Das wird vorher schon gemacht, weil ziemlich viele Leute irgendwie nicht verstehen, was alles kompostierbar ist. Ich meine, Plastikblumentöpfe sind auch kompostierbar. Mhm. Also die müssen vorher alle raus, weil ansonsten geht also das ganz viel organischer Abfall kommt dahin, Blumen aller Art und modriges Zeug. Und das deutet ja wirklich schon darauf hin, wenn man mal an so einem Komposthaufen vorbeigegangen ist, auf dem Friedhof zum Beispiel, der gerade irgendwie so ein bisschen aufgemacht worden ist, dass es tierisch stinkt. Ne? Genau, und der auf dem mörderisch stinkt sozusagen. Der ist auf dem Friedhof, ist ja eigentlich noch harmlos. Na, ich habe schon mal gerochen hier in Köln auf einem Friedhof. Da bin ich laufen gegangen. Ja, also da war der gerade, der sollte das gerade weggeschafft werden und die hatten das so mit so einem Bagger so aufgewühlt, alles, das war unerträglich. Ja, genau sowas haben wir hier auch. Ich bin Kompost am Sieben und halt auch mit einem Radlader und an Sieben muss man sich vorstellen, wie früher, wenn man im Sandkasten saß mit Schüppchen und so einem kleinen Siebchen, oben Sand rein, unten kam der Feine raus und die großen Krümel kamen auf Seite. So wird das hier auch gemacht. Mhm. Heißt das denn jetzt bei euch auch, dass es den ganzen Tag wirklich erbärmlich stinkt? Oder gibt es da auch Phasen, wo das irgendwie nicht so schlimm ist? Es ist jeden Tag so. Permanent? Permanent. Permanent. Also die Lüftungsanlage mit Biofilter, alles rum und dran, die ist für 24 Stunden am Tag richtig am Rennen. Ach, das ist eine Anlage in einem Raum? Genau, die ist komplett überdacht. Ach so. Die war mal halb offen, war die mal. Und aber aufgrund dessen, dass sich viele Bürger dadurch ziemlich stark beeinträchtigt gefühlt haben. Ach so. Ich meine, ehrlich gesagt, im Sommer, wenn ich draußen im Garten am Grillen bin, möchte ich auch nicht gerade zum Kompost gerufen. Also es hat so sehr gestunken, dass die Nachbarn sich beschwert haben, da muss das Ding eingebaut werden. Dieses bedeutet, dass sich der ganze Gestank natürlich dann innerhalb dieses riesengroßen Raumes sammelt und es dann dementsprechend eine Abzugsanlage oder Filteranlage gibt. Genau, also hier in so einem Komposthaufen, der wird eine Woche gelagert hier, teilweise auch bis zu 6 Wochen gelagert und da hast du dann Temperaturen so bis zu 60 Grad drin. Aber bei euch kommen nicht die Abfälle, die man so in die Biotonne tut, das kommt nicht. Ach, das auch? Die kommen auch. Ach, du gerade sagst, es ist nur so Laub und von Friedhöfen und so. Ja, und dann haben wir noch eine Halle, wo dann der Bioabfall reinkommt von den Haushalten. Ah. Sprich alles, was im Haushalt anfällt, ob es Gemüse ist, ob es Zeitungspapier ist, außer illustriert, also die Prospekte und Glanzmagazine, die nicht. Aber ansonsten alles, was im Haushalt anfällt an Bioprodukten, die können alle in die Biotonne rein. Das heißt, auf der Vermodert auch Fleisch, ne? Oder? Nicht unbedingt. Kann aber sein, ne? Oder? Es kommt erwischt, vor, ich weiß schon nicht mal, was in die Biotonne kommt. Erwischt, Domian. Das wissen viele nicht. Also, nein, das liegt daran. Nein, zu meiner Entschuldigung, das liegt daran, dass in Köln, wo ich wohne, gibt es nämlich noch gar keine Biotonne. Ja, da wo ich wohne, selber auch nicht. Ja, also ich bin wieder reingewaschen. Also am Niederrhein gibt es auch nur in ein paar Städten eine Biotonne. Ja. Und wo ich selber wohne, gibt es die nicht. Ist eigentlich schade. Also, wie hält man denn das den ganzen Tag dann aus? Die ganze Nacht, ich bin nachts. Ach, du hast nachts, also die ganze Nacht. Ich bin jetzt gerade auf der Arbeit, davon ab. Und ich selber, also wie gesagt, ich komme von der Landwirtschaft und selber, ich komme mit dem Geruch klar. Das Einzige, wie ich jetzt hier aushalten kann, ist halt hier auf dem Radlader, habe ich eine Klimaanlage. Die läuft hier die ganze Zeit, weil hier in der Halle sind circa 20, 25 Grad drin. Und wenn dieser Geruch wirklich permanent den ganzen Tag da ist und die ganze Nacht bei dir da ist, gibt es nicht irgend so eine Gewöhnung, dass man es irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt? Ich habe mal hier so ein paar Mitarbeiter gefragt. Der eine sagt, mir macht das eigentlich gar nichts aus, also ich rieche es gar nicht mehr. Riechst du es noch? Ich rieche es noch. Ich bin jetzt seit anderthalb Monaten hier. Ah ja, dann ist es noch ein bisschen frisch. Und ich rieche es selber noch, weil ich selber hier mit dem Radlader den Komposthaufen auseinanderfahre, was die anderen wiederum nicht machen. Und das Auseinanderfahren ist besonders heikel, ne? Weil dann dampft es so richtig schön von unten nochmal raus. Ne? Genau. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich jetzt gerade zu dir da reingucken könnte oder reingehen könnte, in Ohnmacht fallen, ne? Vor Gestank. Ja, vielleicht nicht so krass, aber. Ja, einzig soweit ist, du würdest mich nicht sehen, weil halt draußen ist es zurzeit ziemlich kalt und die kalte Luft, weil wir die Tore nicht ganz zumachen können, die müssen unten immer einen Spalt aufbleiben, weil sie sonst festfrieren würden. Weil wir ja eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit haben in der Halle und deswegen sind wir ein bisschen stark giesig. Also, ach so. Nebel in der Halle quasi. Genau, da ist dann auf der Autobahn manchmal harmlos, wenn es heißt unter 50 Meter, hier siehst du keine 2 Meter. Das ist ja bizarr, denn arbeitest du in einer riesengroßen Halle, in der Nebel ist, das ist auch schon wieder verrückt. Duschst du immer nach der Arbeit innerhalb da deiner Räumlichkeiten und ziehst dir was Neues an, wenn du nach Hause gehst? Wenn ich nach Hause fahre, fahre ich erstmal von hier aus zur Firma mit einem Firmenbulli und ich ziehe mich dann da um. Also. Und den Firmenwagen, da bleibt dann noch eine ganze Sache auf der Firma stehen, weil damit freiwillig keiner fahren möchte. Glaube ich. Und wo duschst du? Auf der Firma. Auch in der Firma. Ne? Aber dennoch trägst du diesen Geruch auch mit nach Hause. Ne? Du sagst gerade, dass deine kleine Tochter schon die Nase rümpft. Ja, ob das jetzt so Arbeitsschuhe sind oder halt unter der Arbeitssachen habe ich halt noch normale Sachen an und die riechen dann auch schon mal. Oder der Arbeitstasche, die ich hier die ganze Zeit mit dem Radlader drin habe, die riecht auch und die Kleine kommt dann halt an und wenn meine Frau dann fragt, stinkt Papa? Dann sagt sie, Papa stinkt, ne? Sagt sie dann. Ja, die sagt dann, Papa, puh. Ja. Und rümpft dann so die Nase, das sieht eigentlich total drollig aus. Aber du gehst damit ja sehr tapfer um und auch sehr offensiv. Das heißt, so schlimm findest du das gar nicht und du willst diesen Job auf jeden Fall weiterführen. Ja, also ich komme damit ziemlich gut klar, ich kann damit ganz gut Geld verdienen. Und wie ist denn der Verdienst, wenn man doch einen solchen unangenehmen Job macht? Wie viel verdienst du in der Stunde? Ich bin hier noch im Anfangslohn mit 20 Mark die Stunde. 20 Mark die Stunde. Ja, ist also nicht so schlimm wie gestern der Anrufer, der da in der Müllsortieranlage arbeitet. Ja, ein bisschen weniger verdienen. Bisschen weniger, ja. Aber ich habe mir da mal gestern mal und heute selber mal Gedanken gemacht. Im Gegensatz zu den Leuten, die gestern angerufen haben und ich jetzt, sind eigentlich die, wirklich die armen Schweine in Anführungsstrichen jetzt, die halt so Kadaverautos fahren. Also die Schlachthöfe ankamen. Da hast du es noch fein gegen, ne? Also da haben wir hier richtig gut. Ja. Also auch Bestattungsunternehmen, da haben wir richtig ja. gute Luft um die Nase. Also, Christian, schöne Grüße in den Nebel zu dir ja. in deine Halle und alles Gute. Ja, besten Dank. Ich wünsche dir dann auch nochmal schöne Weihnachten. Danke, wünsche ich dir auch. Und eine Frage, kannst du mir ein Autogramm zuschicken? Ja, leg mal bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Alles klar, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Apropos Autogramm, wenn ihr ein Autogramm haben wollt, dann schreibt bitte ganz einfach an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50 600 Köln oder ruft am Tage diese Nummer hier an, 0800 567 8111 und dann bekommt ihr eins zugeschickt. Im Moment gibt es einen großen Stau, weil so viel Nachfrage ist, es dauert ein bisschen, aber ihr bekommt auf jeden Fall eins geschickt. Carsten ist da und Carsten ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Carsten. Was ist los? Ja, also ich wollte mich erstmal dem Kompliment für die Damen im Hintergrund anschließen. Ja, die Damen freuen sich. Wirklich. Frauen hören ja immer gerne Komplimente, ne? Ja, also ja. muss ich sagen, sehr nett, sehr sympathisch, man kann sich gut mit denen unterhalten, da hast du es gut. Absolut, ich hab's ja so gut mit meinen Frauen im Hintergrund, Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ja, jetzt willst du sicher mein Thema hören, ne? So ist es. Und zwar, das ist Einsamkeit, Telefonsex und Gewissenskonflikt. Oh, Einsamkeit, Telefonsex, Gewissenskonflikt. Richtig, du bist drei Dinge in einem. Du bist einsam? Ja, ich habe eine Freundin, aber nicht, wo ich jetzt wohne im Augenblick. Das heißt, in gewisser Weise bist du einsam. Das heißt, du machst auch Telefonsex? Richtig, dadurch gelegentlich bedingt. Vermutlich nicht mit deiner Freundin, wie ich dich kenne. Richtig. Ja, und deshalb hast du einen Gewissenskonflikt. Ja. Ha, haben wir es schon mal alles ganz, ganz kompakt hingelegt. Wie weit ist die Freundin entfernt? Wo ist sie? Also circa 150 Kilometer. Ist ja nicht so weit. Das ist nicht so weit. Ich dachte, du hättest gesagt, die ist 1000 Kilometer weg. Nee, es ist nicht so weit, aber man sieht sich trotzdem auch nicht jedes Wochenende. Und ich sag auch selbst wenn, bleiben wir immer noch 5 Tage in der Woche. Ja. Und, man muss aber ein bisschen so ganz ohne Sex auszukommen ist. So ein Stier bist du, der ständig ran muss. ja, so schlimm jetzt auch nicht. Aber zumindest so, dass so 5 Tage am Stück oder ist ein bisschen lang für dich. Am Stück ohne wäre zu viel des Guten. Ja. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Ja, 4 Jahre. Achso, also eine ältere Beziehung schon. Also ja. Ein bisschen ältere Beziehung. Eine, ja, sehr feste und ich liebe meine Freundin auch sehr und hab sie auch nie und möchte sie auch nie irgendwie mit einem anderen Mädel betrügen. Also ja. Da bin ich gefeit vor. Aber. Ja. Jetzt ist irgendwas ins Spiel gekommen mit Telefonsex. Ja, richtig. Dir wurde das zu viel mit den 5 Tagen. Ja. Ja. Und dann hast du irgendwie was gemacht. Was genau? Ja, und zwar ist das so, wie gesagt, dieser Entzug und wie gesagt, andere Frauen sind mir da so fremd, aber trotzdem wollte ich so ein bisschen auch sexuelles Ablassventil haben. Mhm. Und ja, und dann habe ich dann doch bin ich dann auf die Idee gekommen, weil ich vorher nie gemacht habe, mal halt bei so einer Line anzurufen. Wo wir Männer ja böse ausgenutzt werden, ne? Ja, und das ist ja jetzt... Aber das geschieht den Männern auch recht. Aber erzähl weiter. Ja, das Blöde an der Sache, das habe ich ja auch vorher gehört und habe gedacht, ist sowieso nichts, kannst du gleich vergessen, da kommst du gar nicht in die Verlegenheit. Mhm. Aber jetzt hatte ich das Pech, oder für manche Männer wäre es jetzt das Glück, dass es halt beim ersten Mal sehr schnell ging und ich auch gleich eine, sag ich mal, willige Frau da am Telefon hatte und keine langen Faxen vorher waren, dass man halt nicht sich jetzt dumm und dämlich dafür bezahlen musste. Ja, und ich sag mal, dadurch, dass die Frau halt dann am Telefon, dann hatte ich erst das Gefühl, ja mein Gott, du kennst sie nicht, du berührst sie nicht, du hast nichts mit der, du machst einfach nur so ein bisschen. Wie schnell ging es denn beim ersten Mal zur Sache noch? Wie viele Minuten war es erledigt? Ja, ich sag mal, ja, circa 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, also mit Vorspiel da von der Wandstimme, bis ich da mit der Frau verbunden war. Über den Daumen, wie viel ist das? Bitte? Wie viel hat das gekostet? Ja, das 36,30 dann. Da bist du aber am Pingeln, ne? Dass das genau weißt. 36,30 Mark. Ja, das ist ja natürlich, ich hatte da. So, wie oft kommt das denn vor? Ja, zum Glück noch nicht so oft, weil ich jetzt bis jetzt auch Handy hatte. Das heißt, ich musste vorher immer eine neue Karte kaufen, weil ich Kartentelefon habe. Mhm. Und das heißt, ich konnte dann auch gar nicht groß drüber hinaus telefonieren und hatte das auch mit dem Geld sozusagen richtig im Griff, weil ich wusste, hey, du hast noch Geld, du kannst ja eine Karte holen, da kannst du es mal machen. Mhm. So, und jetzt habe ich leider auch Festnetz und jetzt Das ist verlockend jetzt, ne? Das ja, heißt, du kannst es gar nicht mehr richtig kontrollieren. Wie viel? Dennoch die Frage, wie viel Mal hast du es denn so gemacht denn überhaupt schon? Ja, also bis jetzt noch sehr zurückhaltend, also im Gegensatz zu anderen, die du ja schon mal hattest, die da wirklich tausende von Marken, also bis jetzt, ich glaube, viermal. Viermal, immer so um die 30 Mark. Ja, ungefähr. Genau. Ja. Immer mit derselben Frau? Nee, ne? Nee, also ich habe immer mal so gedacht, so Abwechslung ist ja nicht schlecht in dem Sinne. Und macht dir das denn richtig Spaß, wenn du dann da am Telefon sitzt und deine Hose irgendwann aufmachst und so und heiß gemacht hast? Gefällt dir das? Ja, also ich sag mal so, dass es mir in dem Moment gefällt, weil ich dann halt auch vorher, sag ich mal, diese Geilheit auf gut Deutsch, die hat sich halt angesammelt. Mhm. Und dann, wenn das dann so ist, dann, man bereitet sich auch schon drauf vor, damit das auch nicht so teuer wird. Wie bereitet man sich denn da vor? Ich bin da völlig unerfahren, erzähl's. Ja, wirklich? Ja. Ja, also, dass man, ich sag mal, schon vorher selber so ein bisschen sich aufwärmt, um das mal so zu formulieren. Das heißt, du guckst dir schweinische Dinge an? Ja, also so, ja gut, was so im Fernsehen kommt oder halt selbst so mit der Fantasie, sag ich mal. Ach so. Und du bringst dich schon richtig in Fahrt. Genau. Bist du einem gewissen Level. Ja. Man will ja auch Geld sparen. Richtig. Und dann telefonierst du schnell in der Hoffnung, dass du eine Frau in den Schritt bekommst, die auch relativ schnell zur Sache kommt. Genau. Und die vollendet das Werk dann. Ja. So läuft's bei dir. So läuft. Und jetzt hast du aber, jetzt kommen wir zum dritten Stichwort, genau. Du hast ein schlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber. Ja, richtig. Der du das natürlich nicht erzählst, ne? Genau. Wie ich dich mir auch wiederum kenne. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich dann hinterher ist es einmal, dann denke ich mir, mein Gott, so toll war es jetzt auch nicht. Mhm. Wiederum, dass ich das jetzt hätte unbedingt machen können. Da denke ich mir, mein Gott, hättest du lieber irgendwas im Fernsehen angeguckt oder wärst bei der Fantasie geblieben. Ja. Und du fragst dich der aufmerksame Zuhörer, Carsten. Ja. Wieso macht Carsten kein Telefonsex mit seiner Freundin? Ja, das muss ich natürlich jetzt erklären. Und zwar hat das, sag ich mal, den Grund, dass meine Freundin zwar, also ich mit ihr sehr guten Sex habe, mhm, und sie auch offener geworden ist, mhm, aber ich noch ein Tick offener bin. Mhm. Und bei ihr würde das jetzt also nicht so weit reichen, also dass sie das, also sie kann das jetzt nicht so am Telefon so. Ich verstehe, da ist eine gewisse Barriere. Mhm. Aber sie ist auch schon im Laufe der letzten Jahre, so wenn ihr real was miteinander gemacht hat, offener geworden. Richtig. So. Hast du es denn schon mal versucht mit ihr? Oder so, das thematisiert zumindest? Ja, ich habe schon mehrere Themen thematisiert und bei manchen hatte ich Erfolg und bei manchen nicht so. Und das war halt ein Thema, wo ich dann halt auch nicht so den Erfolg hatte. Gut, das ist die theoretische Überlegung, ja, über Telefonsex zu reden. Hast du es denn schon mal am Telefon so versucht, sie in so eine erotische Stimmung zu bringen? Und sie zu fragen, wie geht, was machst du denn jetzt gerade, wie fühlst du dich, Kleines oder was? Hast du ja, ich sag mal, ja, wenn ich dann mit meiner Freundin telefoniere, dann ruf sie aus der Badewanne an, dann kannst du sagen, weißt du, ich sitze gerade in der Badewanne, weißt du, was hier gerade passiert in der Badewanne? Also, weißt du. Ja, ich sag mal, gut, da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie so richtig versucht. Weil Da hast du es gefunden. Ja, denn ich sag mal, auf der einen Seite ist das, wenn ich da mit Sehnsucht telefoniere, dann ist das auch so ein bisschen liebevoller, dann steht die Geilheit nicht so im Vordergrund, ja, um mich so ein bisschen rauszureden. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich, wie gesagt, ich bin 4 Jahre mit der fast zusammen. Mhm. Und ich sag mal, jetzt bin ich 23, kannst du ja ausrechnen, 19. Mhm. Und das war sozusagen so meine erste Frage. Das heißt, du hättest eigentlich auch mal ganz ehrlich gesagt auch Bock auf was anderes. So ganz ehrlich gesagt mal. Ja, so ganz ehrlich gesagt, ja. Ja, dann ist schwierig. Ohne aber, dass ich in Erwägung ziehen würde, meine Freundin verlassen zu wollen oder auch sie wirklich zu betrügen. Es ist halt so, wenn ich so andere. Und das ist die Quadratur des Kreises, ne, die du da willst. Bitte? Das ist die Quadratur des Kreises, ja, was du da willst. So, das geht schon mal nicht. Genau, und deswegen habe ich das ja dann praktisch sozusagen geschickt, wie ich bin, dann wieder dann so ausgelegt, weil ich gesagt habe, du liebst deine Freundin, du, mhm, willst sie nicht betrügen, mhm, du bist aber irgendwo, wenn du viele andere hübsche Frauen siehst, auch doch irgendwie, denkst du ja, so eine Nacht mit denen wäre nicht schlecht. Mhm. Das machst du aber nicht und deswegen... Hast du gedacht, so ein bisschen Fremdgehen, akustisch, ist egal. Ja, genau. So, habe ich mir dann gedacht, ja, und das gemacht, aber so wie gesagt, hinterher, so wie heute, da... Das Gewissen auch klagt dich da... Ah, du hast das heute schon gemacht wieder? Ja, ja, ich habe das heute gemacht. Und da muss ich jetzt dran glauben und jetzt hast du gedacht, jetzt musst du um ja ran. Ja. Dann habe ich gedacht, dann rufst du heute mal einen Domian an das erste Mal und schon habe ich dich an der Schirbe, ne? Carsten. Ja. Ja, kann ich verstehen, dass aber schlechtes Gewissen aufkommt. Kann ich verstehen. Es ist in irgendeiner Weise natürlich eine Form des Fremdgehens, klar. nicht so krass, als würdest du jetzt zu einer Prostituierten gehen oder mit einer anderen Frau irgendwas machen, aber irgendwie so halb, ne? Ja. Du hast gerade gesagt, dass eigentlich der Sex zwischen dir und deiner Freundin gut ist noch. Ja. Ja. Dann würde ich wirklich erstmal raten, das mal doch zu versuchen, dass du vielleicht mit ihr dieses erleben kannst. Mhm. Ich weiß, du wirst jetzt viele Hemmschwellen innerlich haben und denken, na, das geht nicht, ich will es vielleicht auch nicht so richtig. Versuch es doch erstmal. Versuch es erstmal, wenn irgendwann der Drang nach dem Sex, nach neuem Sex, doch viel, viel, viel, viel größer wird, dann wird es ernster, ne? Dann musst du überlegen, wie das weitergehen soll. Ob du in der Beziehung so bleibst oder ob du mit ihr drüber redest oder auf Dauer geht das natürlich nicht, das so runterzuschlucken und sich so. Nee, also wie gesagt, ich versuche mich da halt auch im Zaum zu halten, weil es ist wirklich so hinterher, es ist nicht nur das Geld, es ist vordergründig dann auch dieser Konflikt, dass ich denke, vorher denke ich halt immer, nee, du machst gar nichts Schlimmes, aber hinterher denke ich, ja mein Gott, wofür hast du das eigentlich gemacht? Und wie gesagt, so toll war es halt jetzt auch ja. nicht. Und ich habe einen Vorschlag. Na, ich vermute mal, dass ihr euch jetzt Weihnachten seht und dass ihr öfters ja, mal zusammen seid. Ja. Also ist das Thema so die nächsten zwei Wochen vielleicht nicht so aktuell. Genau, da ist ja alles schön besinnlich. Wunderbar. Wir gehen nächste Woche, natürlich ist Heiligabend, am Montag auch in die Weihnachtspause und sind am 14. Januar wieder hier. Ja. Ich würde ganz gerne mit dir im Januar nochmal telefonieren. Ja. Und dann möchte ich von dir, von den Versuchen zumindest hören, wie es war, als du es irgendwie so versucht hast einzufädeln, mit deiner Freundin Telefonsex zu machen. Natürlich bis ins kleinste Detail. Bis ins kleinste Detail. Und mal sehen, wie das ausgegangen ist und wie die Stimmung dann ist bei dir und so beraten wir weiter. Ja, alles klar. Also ich würde mal sagen, Ende Januar telefonieren wir nochmal. Ja. Und du denkst dir mal so ein schönes Drehbuch aus, wie du deine Kleine vielleicht in eine schöne erotische Stimmung bringen kannst und sie vielleicht richtig heiß machen kannst am Telefon. Ja, das ist mir jetzt eine gute Denkaufgabe gegeben. Ja, also vielleicht mit der Badewanne, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich habe ja leider keine. Ach so, du hast keine. Ja, da scheint. Ja, es wird, das ist eine schöne Denkaufgabe für dich jetzt. Ja, Tatsache. Okay. Gut. Schöne Weihnachten. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Guten Rutsch und wir hören uns wieder Ende Januar. Ja, alles klar. Okay. Vielen Dank und fröhliche Weihnachten an euch alle. Also wir rufen dich an, du musst es ja nicht versuchen. Ne? Gut, alles klar, super. Tschüss Carsten. Danke, ciao. Tschüss. Unser Thema morgen heißt mein heimlicher Wunschzettel. Und ich will natürlich über eure heimlichen Wünsche mich unterhalten. Was steht auf eurem vielleicht heimlichen Wunschzettel? Wenn es so einen gäbe, was würdet ihr darauf schreiben? Was sind eure also ganz geheimen Wünsche, die ihr vielleicht euch gar nicht so traut zu formulieren oder bisher nicht getraut habt zu sagen? Morgen können wir drüber reden, wenn ihr Lust habt. Morgen heißt das Thema bei mir mein geheimer Wunschzettel. Heute sind die Themen offen und wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, 0800 5678 111. Barbara ist da, Barbara ist 50 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Barbara. Erstmal recht vielen Dank auch an die Kollegen im Hintergrund. Das ist aber sehr nett, dass ihr das heute alle sagt. Freuen die Kollegen sich sehr, ja, das finde ich gut. Ja, die sind alle sehr nett und sympathisch und ich bin da furchtbar aufgeregt. Ja, mein Thema ist eigentlich, war das von gestern in entferntestem Sinne Gestank. Mhm. Also ich gehört zu der Gruppe traumatisierte Frauen. Mhm. Ich habe also vor 10 Jahren bin ich ein Vergewaltigungsopfer gewesen. Mhm. Und seitdem leide ich darunter, dass wenn ich in Bus oder Bahn oder eben halt wenn ich Menschen, die dicht neben mir stehen und sehr unangenehm riechen, also dann also Panikattacken bekommen und einfach weg muss. Weil dich das an den Täter erinnert? Ja, richtig. Also wenn Menschen unangenehm riechen und nach Schweiß riechen oder wenn Männer nach Schweiß riechen? Also auch, ich habe sogar auch bei Frauen. Sogar bei Frauen? Ja. Was war denn das für eine Vergewaltigungssituation, wenn du vielleicht kurz darüber erzählen magst? Ja, also das hat sich im Krankenhaus abgespielt. Ich war Besucher in dem Krankenhaus. Mein Schwiegervater war gestorben und wir mussten dann die letzte Habe aus dem Krankenhaus abholen. Mhm. Und ich musste dann mal auf Toilette und dann hing da ein Schild besetzt und dann kam ein Pfleger und sagte mir, ich könnte auch auf die Personaltoiletten gehen. Mhm. Und ja, und hatte hinter mir dann abgeschlossen. Und ich war aber nicht nur die einzige Frau, es waren also noch zwei andere Frauen. Moment mal, also du bist auf die Personaltoilette gegangen. Ja, und er hat eigentlich nur das Personal. Ja, und er hat dich eingeschlossen oder ist er dann mit reingegangen? Er ist, ohne dass ich es gemerkt habe, ist er mit reingekommen und hat hinter sich selber abgeschlossen, ja, sodass ich nicht mehr rauskam. Ist ja unglaublich, am helllichten Tag quasi in einer Klinik. Ja, am helllichten Tag, ja. Und hat dich dann da eingeschlossen in dieser Personaltoilette vergewaltigt? Ja, ja. Und dieser Mann stank sehr nach Schweiß. Ja, also ganz entsetzlich. Und eben weil es eben halt auch sehr brutal war, hat er natürlich dementsprechend also fürchterlich dabei wohl selber auch geschwitzt. Ja. Hast du versucht, auf dich aufmerksam zu machen? Denn da hatte ich gar keine Möglichkeit. Also, du hast nicht geschrien? Nein. Also dazu war die Angst viel zu groß, wenn man ein Messer an der Kehle hat, schreit man nicht mehr. Mit Messer? Ja, ja. Also ich meine, dann glaube ich, würde kein Mensch mehr auch nur noch einen Schwung rausbringen. Weil wie gesagt, er sagte ständig zu mir, also nach dem Motto, wenn du einen Mucks von dir gibst, dann schneide ich dir die Kehle durch. Und ich glaube, dann gibt keiner mehr noch einen Piep von sich. Also, als die Tortur für dich zu Ende war, wie ging das denn dann weiter? Dann ist er rausgegangen, hat die Tür aufgeschlossen und du, was passierte dann? Ja, also ich stand so total unter Schock und bin also da raus und konnte mich auch eine ganze Zeit lang selbst nicht mal, also meinem eigenen Ehemann gegenüber outen, weil ich also... Also das heißt, du hast dann in dem Krankenhaus auf der Station gar nicht Alarm geschlagen? Nein, gar nicht. Du bist nach Hause gegangen dann? Ich bin also so mit meinem Mann quasi und bin ich nach Hause gefahren, wie als wenn gar nichts geschehen war. Also wie in einem Trance-Schockzustand? Ja, in einem regelrechten Schock- und Trance-Zustand. Also ich war in einem absoluten Ausnahmezustand. Das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Wie lange hat es denn gedauert, bis du sagst, geoutet hast, bis du es gesagt hast, was geschehen ist? Ja, also ich habe dann erst, also ich habe sogar dann noch, weil ich berufstätig war zu dem Zeitpunkt auch noch, ich habe also nur 3 Jahre lang weitergearbeitet und dann nach 3 Jahren, wie gesagt, dann kriegte ich einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Ach, nach 3 Jahren? Ja, nach 3 Jahren erst, ja. Dann kriegte ich das also totale Blackout, also das heißt also sämtliche Körperfunktionen stellten sich bei mir ein. Und da hast du nach 3 Jahren das erst zum ersten Mal gesagt? Nicht ich selber habe mich geoutet, sondern ich kam dann also erst in nervenärztliche Behandlung und... Achso, die haben das dann gemerkt und haben gedacht, gesagt, das kommt am Anfang wurde festgestellt, also angeblich, körperliches Erschöpfungssyndrom und so weiter. Und bis dann irgendwann nachher ein Arzt auf einer psychosomatischen Klinik dann sagte, also mich direkt darauf ansprach und also sehr, sehr weiter bohrte und auch nicht locker ließ. Also nur durch das Bohren ist es rausgekommen? Ja. Hast du dann im Nachhinein... Ja, und selbst bei diesem Bohren habe ich dann meinen 4. Nervenzusammenbruch an der Klinik noch gehabt. Das muss man sich vorstellen, das war also über 3 Jahre zurück. Das war nervlich, so eine hohe Belastung. Ist dieser Mann, hast du ihn angezeigt? Dann Nein, sehr viel später? Also ich habe mich nie getraut, mich zu outen. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was aus dem Mann geworden ist? Doch, also es lief damals auch in den Medien und es stand ja auch in der Zeitung. Also 2 Frauen hatten, die anderen beiden Opfer hatten ihn angezeigt. Ach so. Aber wie das, leider Gottes hier in Deutschland so ist, er war nicht vorbestraft, er war verheiratet und hat 3 Jahre auf Bewährung bekommen. 3 Jahre auf Bewährung? Ja. Er hatte Familie und dann hieß es also, man könnte ihn seinen sozialen Stand nicht kaputt machen, so, weil er eben... Unglaublich, halt unglaublich. Das sind 2 Frauen, die haben und wer weiß, wie viele es noch waren. Vielleicht gibt es noch mehr schweigende Frauen. Also es ist auch nie rausgekommen, wie gesagt, wie oft er das wirklich gemacht hat. So, das ist die schlimme Vorgeschichte zu deiner Phobie, kann man ja sagen, gegenüber Schweißgerüchen. Ja, ja. Und das Ganze liegt ja jetzt so viele Jahre zurück. Und ich habe... Und dennoch ist das heute immer noch so, dass du keinen Schweißgeruch riechen kannst. Ja. Wie ist das denn, wenn du mit deinen, also ganz nahe Leute, dein, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist? Ja, also ich war verheiratet sehr lange. Und also über die silberne Hochzeit hinaus. Und meine Ehe ist daran also quasi auch gescheitert. Daran, das heißt, du hast den Schweißgeruch deines Mannes auch nicht ertragen? Nein. Weil dann so sofort die Assoziationskette zu dem Gewaltvorgang. Ja. Hast du Kinder? Ja, ich habe 3 drei Kinder und ich habe unter anderem auch, also ich habe zwei Töchter und habe also auch einen 16-jährigen Sohn. Aber der riecht doch auch schon mal nach Schweiß, oder? Ja, richtig. Und wenn er, also selbst wenn er mich heute auch manchmal besuchen kommt und er kommt verschwitzt, also mit dem Fahrrad zu mir an und also denn selbst da ist es für mich, also ja, es ist also ganz furchtbar, wenn man als Mutter sagen muss, oder beziehungsweise gar nicht darüber reden kann. Ich rede also gar nicht darüber. Also deine Kinder wissen gar nicht, was da vorgefallen ist? Nein. Aber dein ehemaliger Mann, ja, weiß das? Ja, mein Mann, ja. Aber befremdet das denn deine Kinder nicht oder deinen Sohn nicht, wenn die Mama dann so auf Widerstand geht, wenn man mal ein bisschen verschwitzt ankommt? Ja, also ich wende dann so einen Trick an. Also das heißt, also ich selber bestäube mich dann sehr stark. Das heißt, also ich... Achso, du bist ja in so einer Parfümwolke, dass du ja gar nicht wahrnimmst. Ja, also ich reibe mir also dann mein Parfüm, was ich gerne dann rieche, ganz extrem unter die Nase, um eben halt dann... Verstehe. Kein Nebengeruch oder... Aber ich nehme das dann nicht so auf. Wie sonderbar ist das, dass das auch sich bezieht auf Schweißgeruch von Frauen? Ja, ja. Also es ist also einfach nur Schweißgeruch, egal von Mann oder Frau, das setzt ja, also diese... wenn es also wirklich ähnlich penetrant riecht und die Assoziation also stimmt, dann ja, dann wird mir also das bedeutet, dass dieses... Kopfübel und ich habe es also wie gesagt, ich habe ja auch also 5 Jahre lang unter einem fürchterlichen Waschzwang gelitten, aber... Wie gesagt, es ist ja bekannt bei Opfern und aber es war also ganz, ganz schlimm, dass es hat sich Gott sei Dank etwas gelegt. Aber die ganze Sache hat dich quasi in eine Einsamkeit getrieben, ja, in Isolation. Hast du denn in all diesen Jahren, eigentlich müsste man das ja erwarten, psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ja, hast du Therapien gemacht? Ja, ja. Das hat alles nichts genutzt? Ja, also ich war letztes Jahr, wie gesagt, noch in einer Klinik und das war speziell ein Frauenhaus für posttraumatisch belastete Frauen. Und da war ich also, ja, komischerweise die einzige, die unter ja dieser Phobie in Anführungsstrichen bedeutet das deine Erfahrung jetzt mit Psychologie, mit Psychiatrie, dass die Fachleute im Prinzip ratlos sind, dass man nicht mehr weiß, was man mit dir machen kann? Ja. Wie schlimm und wie schlimm. Indem man eben, wie gesagt, immer wieder probiert. Ne? Jetzt frage mal was ganz Profanes. Es bezieht sich ja auf deinen Geruchssinn. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas eine Lösung wäre. Ich sage es trotzdem mal. Mir fällt es gerade ein. Es ist nicht durchdacht. Ich sage es nur mal so. Wenn man so viele Jahre alles Mögliche psychologisch versucht hat und man kommt nicht weiter, wäre es eine Möglichkeit, wenn man deinen Geruchssinn wegnehme, betäuben würde oder zerstören würde? Tja, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ein Hals-, Nasen- und Ohrenarzt wird das ja wahrscheinlich relativ schnell machen können mit irgendwelchen... Ich weiß nicht, wer das macht, aber... Ja, natürlich. Nur ist die Frage, ob sich das dann... Ob sich das anders kanalisiert dann, ne? Diese Phobie, ja, das ist weil, also ich rieche zum Beispiel ja gerne Blumen. Ach, klar, und, natürlich, ja. Und ja, es gibt ja auch schöne Dinge, die, sag ich mal, wohlriechen. Absolut, ja, absolut. Und dann würde ich mir ja noch mehr wegnehmen. Mm. Das heißt also, ja, das ist für mich dann auch wieder wie so eine Nasenkastration. Ja, klar. Es war nur halt so ein ganz schräger Nebengedanke, wenn man hört, dass das alles gescheitert ist bisher. Ja, nur wie gesagt, dann bin ich ja... Dann leidet man im Grunde noch mehr auf einer anderen Ebene. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden, war auch nur so ein Quergedanke. Mhm. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, was ich dir empfehlen könnte, was ich erraten könnte. Selbst wenn ich dich jetzt mit meiner Psychologin verbinde, die wird ja auch nichts Neues sagen können. Ja, die waren also auch schon ganz lieb und sehr nett. Möchtest du denn vielleicht noch mal ein paar Worte reden mit meiner Psychologin? Ja, weil ich weiß, also wie gesagt, mich würde nur mal interessieren, sollte jetzt mal jemand zuhören oder so, der eben halt auch so empfindet oder etwas Ähnliches vielleicht. Oder auch ähnliches Phänomen hat, ja. Nachtritt nachträglichen Trauma so in der auf dieser Richtung da sehr stark drunter leidet. Gut, das ist eine Idee. Dass man das vielleicht an mich weiterleiten könnte. Absolut. Denn es wäre eigentlich ganz schön, wenn man mal so, ja, sag ich mal, jemanden Verbündetes hätte. Auf jeden Fall. So machen wir das. Es kann ja sein, dass irgendjemand ein etwas ähnlich Dramatisches erlebt hat wie Richtig. Du und ein ähnliches Phänomen hat, mit dem er sich rumgeschlagen hat und vielleicht sogar eine Lösung gefunden hat. Weil, wie gesagt, ich habe kein Internet oder so etwas. Mhm. Ich habe auch keinen Computer. Also bitte an uns schreiben oder an uns faxen. Ja. 0800 5678 110, und wir setzen dann euch miteinander in Verbindung. Ja, wir informieren das natürlich. Oder, ja. Möchtest du denn dennoch vielleicht ein paar Worte mit Elke reden? Ja, das wäre sehr gut. Nett. Dann legst du auf. Elke ruft zurück. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Aber schön. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja, und wie gesagt, ich sehe deine Sendung sehr gerne, und weil ich unter anderem ja auch unter Schlafstörungen leide und muss sagen, also ich finde deine Themen immer wirklich interessant. Vielen Dank, sehr nett von dir. Ja, und ich wünsche also auch dem Team geruhsame Festtage. Dankeschön, sehr lieb. Bitte. Du legst auf, wir rufen zurück. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.40 Uhr. 52 Sekunden, kleine Pause. Uhr, 32 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema, morgen haben wir eine Themennacht, mein geheimer Wunschzettel. Was sind eure geheimen Wünsche? Was habt ihr vielleicht noch nie so ausgesprochen oder gewagt zu formulieren? Und wenn es einen geheimen Wunschzettel gäbe, für Weihnachten oder für was auch immer, was würdet ihr draufschreiben? Thema bei mir morgen, mein geheimer Wunschzettel. Jetzt bin ich verbunden mit Sven, und Sven ist 21 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sven. Nochmal an dein Team nochmal vielen Dank, die waren sehr nett, die beiden Damen. Das ist ja schön. Mann, was ist heute los? Ist ja toll. Und mein Thema ist, was man nicht alles aus Liebe macht. Was man nicht alles aus Liebe macht? Ja. Um es genau zu sagen, was du nicht alles aus Liebe machst. Ja, genau, was ich nicht alles aus Liebe mache. Na, leg los. Also ich habe so Mitte August, kennst du vielleicht Viva, den SMS-Chat da? Nee. Das ist so im Videotext, kann man dann mit dem Handy so SMS schicken. Ja. Die erscheinen da im Videotext und dann kann man sich so mit mehreren da kontaktieren. Mhm. Und da habe ich dann Mädchen kennengelernt, 18 ist die, und Francesca heißt die, aus Bochum. Mhm. Also ich wohne in Sulingen, das ist genau zwischen Bremen und Hannover ist das. Mhm. Und dann haben wir erst ein paar Tage so ein bisschen getextet, weil man kann dann auch nochmal einen Austausch machen, One-to-One-Chat, und angefangen zu telefonieren. Und das ging dann so weit, dass wir wirklich dann nach so einer Woche jeden Tag 5, 6, 7, 8 Stunden telefoniert haben in der Nacht. So lange? Also in meinen Pausen bei der Arbeit habe ich sie angerufen, nach der Arbeit, dann bis sie eingeschlafen ist. Am nächsten Tag, wenn sie eingeschlafen ist, eine Stunde dran geblieben. Ach, wie süß. Ja, es ging nicht anders. Ich habe ihr Schnarchen gehört, ihr Atem gehört. Es war einfach schön. Eine Francesca schnarcht also, haben wir schon mitbekommen. Wenn sie erkältet war. Wenn sie erkältet war. Wie süß, dann liegt der Hörer neben ihr, sie schläft. Ja, und ich habe eine Freisprechanlage an. Und du hörst sie quasi schlafen. Ja, und dann ist sie mal aufgewacht zwischendurch nach einer halben Stunde, dann gerufen Sven. Und dann hat sie noch kurz gesagt, ja, ich liebe dich, oder ich hab's gesagt. Das ist ja wie ein Märchen. Ja, das rührt mich ja geradezu jetzt richtig. Es war wirklich so, ich hab am Ende eine Rechnung gehabt von 2.800 Mark hin, aber es ging nicht anders. Ich hab's nicht geschafft aufzulegen, wirklich. Ich hoffe, dass du keine Schulden dafür gemacht haben musstest. Oder hast du ein bisschen was auf der hohen Kante? Da hatte ich am Anfang schon. Hinterher nicht mehr. Hinterher nicht mehr, jetzt gerade momentan. Ja, erzähl mal weiter. Und dann haben wir uns dann, also wir wollten uns schon öfters treffen, nur es klappte nie, weil sie mal so einen Geburtstag hatte. Mhm. Dann hat sie eine Reise geschenkt bekommen nach Ibiza. Oder sie musste dann mal kurz zu ihrem Vater, weil die sind geschieden, die Eltern. Mhm. Und dann haben wir uns, es ging dann so weit, dass sie sich dann mal in ihren Ex-Freund verliebt hat wieder. Und es war ein Donnerstag war das, am nächsten Tag wollten wir uns sehen. Mhm. Und dann haben wir dann telefoniert und sie meinte so, ja, ich war bei meinem Ex-Freund und es ist wieder schön mit ihm und hier und da und so weiter und so fort. Sag mal, Sven, wie lange ging denn diese Telefongeschichte? Wie viele Wochen? Die ging ungefähr so, von Ende August bis, genau bis zum 17.11. ging die. Ah ja, bis zum 17.11. schon lange. Na gut, 15.11. ging es ja am Samstag. Okay. Das ging schon lange. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will dich nicht sehen, lass uns am besten erstmal 2 Wochen Pause machen und so weiter. Mhm. Und gar keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Und das war mir dann einfach zu viel. Ich habe die ganze Nacht, habe ich dann ihr einen vorgeholt am Telefon. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich das dann so gemacht, nach der Arbeit, habe ich mich in den Zug gesetzt, bin nach Bochum gefahren, habe mir dann ein Hotel genommen, sie dann abends angerufen und gesagt, ja, ich bin jetzt hier in Bochum, ich will dich sehen, sofort. Mhm. Und dann musste sie sich erstmal 2 Stunden, musste ich sie erstmal am Telefon wirklich total vollwülfen, dass sie mich sehen wollte. Dann haben wir uns getroffen, ich bin dann mit dem Taxi zu einer Station gefahren, so zu einer U-Bahn-Station, da wo sie in der Nähe wohnt. Mhm. Dann sind wir erstmal, das war gegen 12 Uhr nachts war das schon, dann sind wir erstmal so eine Stunde, anderthalb Stunden im Park spazieren gegangen. Ja, das war dann das erste Zusammenkommen. Das war das erste Treffen, war das dann. Und hat sie dir gefallen? Sie hat mir wirklich sofort gefallen. Sofort? Also und, ich war, und umgekehrt auch? Ja, hat sie ja erst nicht so gezeigt, ich weiß nicht, aber am Ende hat sie gesagt, so ja, am Anfang auch schon. Also, nur ist ja wieder eine ganze Weile vergangen seit diesem ersten Treffen. Was ist denn heute Stand der Dinge? Der neueste Stand ist dann, nach diesem ersten Treffen, wir haben dann das Wochenende verbracht, wir haben dann das Wochenende im Hotel geschlafen, den F-Voll dann auch weggeschossen dann, mich auch in mich verliebt, vielleicht schon am nächsten Tag, haben wir schon gesagt, dass sie mich auch liebt. Dann bin ich dann Sonntag nach Hause gefahren, die Woche arbeiten gewesen und Freitag dann wieder nach Bochum gefahren. Dann wieder ins gleiche Hotel, weil die Eltern sind Italienerin. Und sind sehr streng, die sagen so, ja nee, Schule und so weiter, sie ist die jüngste Tochter, sie ist 18 Jahre alt. Und die haben dann gesagt so, nee, lass mal sein, die wissen auch eigentlich auch gar nichts von mir. Also war das so eine geheime Hotelgeschichte? Ja. Und jetzt, heute? Bin ich immer noch im Hotel. Wie, du bist jetzt auch im Hotel? Ich bin immer noch im Hotel. In Bochum? In Bochum immer noch. Also du bist jetzt wieder dahin gefahren? Ich bin gar nicht weggefahren. Du bist gar nicht weggefahren? Zwischendurch bin ich mal weggefahren. Seit, du bist jetzt in dem Hotel seit? Seit, das ist jetzt die 4. Woche. Das ist ja unglaublich. Du musst du nicht arbeiten? Dazu komme ich gleich. Nee. Jetzt, so. Du musst jetzt antworten. Ich bin krankgeschrieben. Du hast dich krank schreiben lassen? Ja. Hoffentlich hört dir jetzt die Krankenkasse nicht zu. Du bist ja eigentlich gar nicht krank. Bin ich auch nicht. Du bist, weil du irre bist vor Liebe, jetzt seit 3 oder 4 Wochen in dem Hotel. Jetzt in einem anderen Hotel. Na gut, in einem Hotel in Bochum. Aber auch in Bochum. Um ihr nahe zu sein. Genau so. Das ist ja der absolute Hammer. Ja. Das kostet doch irrsinnig viel Kohle. Es kostet viel Geld, Was kostet die Nacht in dem Hotel? In dem anderen Hotel waren es 99 Mark pro Nacht. Ohne Frühstück und in dem Hotel, wo ich jetzt bin, kostet das 125 Mark. 125 Mark jede Nacht. Da bin ich aber seit 2 Tagen jetzt in diesem Hotel hier. In einem anderen Hotel war ich 3 Wochen lang. Warum bist du denn jetzt in ein Hotel gegangen, was noch teurer ist? Ja, weil das andere Hotel konnte ich mir dann nicht mehr bezahlen. Ja, aber das ist doch jetzt noch teurer. Ja, hier muss ich dann auch nicht bezahlen. Wie? Hier habe ich jetzt erstmal gesagt, ich möchte bis Januar bleiben. Ja, und? Und habe gesagt, ich zahle die Rechnung nächste Woche. Die Gesamtrechnung. Ach so. Und da haben die gesagt, ja, das ist in Ordnung. Aber du wirst gar nicht das Geld dafür haben. Ich habe einen Kredit beantragt. Du bist ja völlig verrückt, Sven. 10.000 Mark bei einer privaten Kreditbank. Du bist ja völlig wahnsinnig, Sven. Weiß ich selber. Du bist ja völlig wahnsinnig. Wurde mir auch schon oft gesagt, dass ich... Das sage ich dir jetzt aber auch nochmal. Du bist völlig wahnsinnig. Ich weiß, wenn ich einen Freund hätte, der mir meine Geschichte erzählen würde, wenn er in der Situation wäre, würde ich auch sagen, du riskierst jetzt deinen Job. Kann ja sein. Der ist schon weg sozusagen. Der ist sozusagen weg. Also ich hatte Festvertrag, also nicht Festvertrag, sondern Zeitvertrag. Was machst du denn für einen Beruf? Lloyd Schuhfabrik, falls du das kennst. Wir stellen Schuhe her. Also, ist eigentlich ganz bekannt in Deutschland. Wie heißt das? Lloyd. Lloyd, nee, kenne ich nicht. Aber egal. Eine Schuhfabrik. Also du hast in der Schuhfabrik gearbeitet. Genau. Ja. Was machst du denn den ganzen Tag? Sie hat doch sich auch irgendwas... Sie hat Schule, hatte die ersten Wochen hatte sie Praktikum. Dann habe ich beispielsweise lange geschlafen, bin einkaufen gegangen, habe Geschenke gekauft für sie zum Beispiel oder für mich Klamotten gekauft. Es war ja so, ich hatte ja nicht genug Klamotten hier. Ich wollte erst mal für ein Wochenende da bleiben. Hab's dann aber nicht geschafft, nach Hause zu fahren. Ich gehe mir davon aus, dass du da, wo du herkommst, eine eigene Wohnung hast und nicht bei den Eltern mehr. Bei meinen Eltern wohne ich noch. Achso, ja, was erzählst du denen? Ja, die ab und zu mal telefoniert. Zuerst habe ich gesagt, ja, ich bin krankgeschrieben. Nee, also erst dachte ich, ich habe Urlaub einen Tag, weil ich dachte ja erst am Sonntag, ich bleibe nur für einen Tag da. Ja gut, aber du musst denen ja irgendwie sagen, wo du bist. Die wissen, dass ich hier bin und dass ich krankgeschrieben bin und dass mein Job auch schon so gut wie weg ist. Und die wissen auch, was du da machst? Die wissen auch, was ich hier mache und warum ich hier bin. Und halten die dich nicht für völlig durchgeknallt? Die halten mich für total bekloppt. Aber die halten noch zu dir? Die halten noch zu mir, sagen aber auch, wenn du nicht bald nach Hause kommst, dann passiert was. Also du bist jetzt im Moment eigentlich schon hoch verschuldet, ne? Da war diese Telefonrechnung ja gar nichts gegen, ne, damals. Kann man sagen, es ist schon so angekommen, so ein bisschen. Also wie viel Mark Schulden hast du schon immer? Also in einem anderen Hotel habe ich doch eine Rechnung offen von 600 Mark. Und hier müsste ich dann bezahlen, wenn ich dann jetzt bis Januar wirklich bleibe, dann wären das ungefähr 2300 Mark. Und die hast du nicht? Dann habe ich die ja durch den Kredit. Wenn du den Kredit kriegst? Den bekomme ich bestimmt, also da gehe ich stark von aus. Ja, das müssen wir jetzt nicht erörtern, ob du den Kredit kriegst. Eigentlich würde ich wünschen, dass du ihn nicht bekommst. Lass uns mal über das Grundsätzliche reden jetzt, Sven. Das ist doch völlig bescheuert, was du da machst. Warum machst du das denn? Ich weiß es, aber es ist wirklich so. Ich wollte wirklich nach dem zweiten Wochenende, ich wollte Sonntag nach Hause fahren. Nur wirklich, mein ganzes Leben, ich war noch nie so verliebt. Ja. Es ist für mich so schwer, diese Frau nicht zu sehen. Es ist für mich wirklich so schwer. Ja, das ist ja alles in Ehren. Ist ja auch wunderbar, wenn du verliebt bist und verrückte Dinge tust. Aber man muss ja auch so ein klein bisschen, ein ganz klein bisschen vernünftiger nur auch schon sein. Du verlierst deinen Job, du verschuldest dich, du kommst in Teufels Küche. Wer weiß, was das für ein komischer Kreditmensch da ist, der dir den Kredit gibt. Müssen wir jetzt nicht weiter erörtern, egal. Aber dann hast du Schulden am Hals. So sollte man das auch nicht betreiben mit der Verliebtheit. Es muss auch andere Wege geben, wo du alles unter einen Hut kriegst, einigermaßen gut. Ja, sicherlich, meine Kollegen, meine Eltern. Das ist ja keine Perspektive. Das ist doch keine Perspektive. Du kannst das doch jetzt nicht bis März oder bis Frühling so machen. Ja, dachten auch Kollegen von mir und Eltern sagten auch, du kannst doch Wochenende immer hinfahren, gehst in der Woche arbeiten. Ja. Es reicht mir einfach nicht. Doch, man muss halt auch noch mal ein bisschen. Diese Trennung ist so schwer immer, dieses für eine Woche. Ja, das kann ich ja nur auch gut verstehen, aber es geht halt nicht alles auf einmal. Ist ein blöder Spruch, aber es ist so. Ja. Es geht nicht alle, man kann nicht alles haben. Du bist kein Millionärssohn, der alles haben kann. Also musst du es irgendwie sehen, dass es irgendwie arrangierst, das Ganze. Was sagt sie denn dazu? Findet sie das nicht auch sehr verantwortungslos deinem Leben und so deiner ganzen Planung gegenüber? Sie weiß es eigentlich gar nicht so richtig. Aber die weiß doch, dass du im Hotel wohnst. Das weiß ich schon. Ja, fragt die denn nicht, warum wohnst du immer im Hotel? Warum arbeitest du nicht? Was sagen deine Eltern und so weiter? Was kostet das? Das fragt sie schon. Ich habe ihr gesagt, dass meine Eltern, dass alles in Ordnung ist. Und dass ich das Hotel bezahlen kann, habe ich ihr gesagt. Und ich frage nicht, woher du die Kohle hast dafür? Sparbuch. Girokonto. Wie alt ist sie? 18. Und du darfst definitiv nicht zu ihr nach Hause? Das geht auf keinen Fall. Aber sie könnte zu dir nach Hause? Das könnte sie. Und sie könnte auch weg von zu Hause und dich besuchen? Das könnte sie auch machen. Ja, Mensch, dann verstehe ich das doch nicht. Ja, sie hat das Schule. Ja, aber sie kann da jedes, am Wochenende kann sie doch nur wirklich kommen. Ja. Und in der Woche telefoniert ihr wieder nett miteinander. Ist ja schon so. Jetzt bin ich wirklich... Nee, das geht jetzt nicht und so weiter, Sven. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Das geht so nicht weiter. Ja, verstehe ich ja auch. Ja. Ich fahre jetzt auch dieses Wochenende über Weihnachten, fahre ich auch nach Hause zu meinen Eltern. Ja, und du kommst auch nicht wieder in das Hotel zurück. Wenn ich da irgendwas von höre, ist aber hier was los. Ich werde jetzt im Hotel in Bochum alle Hotels anrufen und sagen, den Sven ist nicht aufnehmen. Lieber nicht. Der ist liebestrunken. Der hat gar keine Kohle. Ich hätte selber nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert. Also wirklich, ich hatte davor fleißig gearbeitet, Geld gespart ohne Ende. Nein, aber wirklich, wirklich richtig schlimm ist, dass du deinen Job verlierst. Ne? Ja, aber gerade kann aber noch was machen. Also, weil mein Vater kennt den Chef sehr gut. Gut, dann hast du jetzt vielleicht jetzt wirklich noch die Chance, das Ruder rumzureißen. Dann reiß es jetzt rum und signalisiere, dass du so schnell wie möglich wieder arbeiten kannst, dass du wieder gesund bist. Ja, am liebsten würde ich mir hier Arbeit suchen und hierher ziehen. Das wäre mir ja... Wie viele Kilometer sind das? Oh, Kilometer weiß ich nicht, also mit dem Zug fahre ich 2 Stunden. Na ja, gut, 2 Stunden. Das ist doch auch Pillepuh, 2 Stunden. Wenn ihr jetzt 600, 700, 800 Kilometer entfernt wärt, wäre es also noch komplizierter. Nein, 2 Stunden, das ungefähr mit dem Zug. Ja, ist doch nicht so schlimm. Das geht schon. So Sven, das musst du aufhören. Aber ganz, ganz, ganz radikal und ganz schnell. Dadurch liebst du sie nicht weniger und das ist schon eine schräge Geschichte genug, dass du das so viele Wochen gemacht hast. Aber nun langt es auch mit dem liebestrunkenen Handeln. Ja, jetzt weiß ich auch Bescheid, weil sie hört auch gerade zu. Ach so. Hast du ihr gesagt, dass du hier vielleicht anrufen möchtest? Und? Ja, ich habe ja vorhin eine Nachricht geschrieben, bevor ich rankam. Ah. Ja, also liebe Francesca, jetzt rede auf den Sven, bitte wirke auf ihn ein, dass er sich da nicht ins Unglück stürzt. Das ist ein toller Liebesbeweis, den er dir jetzt erbracht hat, aber nun ist aber auch mal gut. Besuche ihn bei sich zu Hause und dann macht euch eine schöne Zeit. Aber morgen ziehst du aus diesem Hotel aus, Sven. Morgen ziehst du aus. Sonntag fahre ich nach Hause. Dann muss ich mit meinen Eltern gut, Sonntag. Nach Hause kommen. Aber dann ist Schluss. Dieses Wochenende möchte ich noch haben. Okay. Also. Aber Sonntag ist Schluss. Ja. Hand drauf? Versprochen, Hand drauf. Okay. So, jetzt kannst du jetzt gleich mit Francesca telefonieren, geht das? Ja klar, kann ich machen. Gut, jetzt legen wir hier auf, wir machen Schluss. Und kann ich noch mal kurz was sagen schnell? Ja, kannst du. Also Schatz, ich wollte nur noch mal im Fernsehen sagen, ich liebe dich über alles und wir werden bald heiraten. Ich glaube, Francesca hat überhaupt keinen Zweifel daran gehabt, dass du sie liebst. Und mit dem Heiraten auch ein bisschen vorsichtig. Ich habe gesagt, in ein paar Jahren. Ja, in ein paar Jahren, okay. In ein paar Jahren. Okay, das ist alles klar. Okay. So 4, 5 Jahre. Ja, könnte hinhauen. Sonntag, Abreise aus Bochum. Ja, nach Hause. Nach Hause. Und fädel das wieder mit dem Job ein. Ja. Alles Gute, schöne Weihnachten. Danke dir. Tschüss. Ciao. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sarah, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, Sarah. Das sind Geschichten hier, was? Ja, Wahnsinn. Hat das auch schon mal ein Mann für dich gemacht? Ja, so ähnlich. Ehrlich? Ja, nicht ganz so krass, aber fast so. Du Glückliche. Ist das das Thema, weswegen du anrufst oder wegen was anderem? Nee, ich rufe wegen was anderem an. Erzähl. Anfang des Jahres hat sich angeblich mein bester Freund umgebracht. Mhm. War gerade mal 15 Jahre alt und das war jetzt habe ich... Das war dein bester Freund, ihr wart nicht zusammen? Nein, wir waren nicht zusammen, aber er war für mich der kleine Bruder, den ich nie hatte. Und ich wollte von seiner Mutter wissen, wie das passiert ist, weil sie ihn auch selber gefunden hat. Wo hat sie ihn gefunden? Die wohnen in einem Haus und er hatte unten eine kleine Einliegerwohnung für sich. Mhm. Und wollte ihn dann morgens zur Schule wecken und hat ihn dann gefunden. Mhm. Und so wie sie ihn gefunden hat, war das kein Selbstmord. Wie hat sie ihn denn gefunden? Also, wenn man sich erhängt, dann hängt man ja normalerweise. Und er hat wohl gekniet, als sie ihn gefunden hatte. Und auch sehr viele Psychologen haben gesagt, wenn man die Erhängten findet, haben die meistens die Hände noch an der Schlinge. Hm. Jetzt hatte Kai aber die Hände auf dem Rücken, zwar nicht zusammengebunden, aber es sah so aus, als wären sie zusammengebunden gewesen. War die Polizei da? Ja, die war da, aber die hat komischerweise einiges außer Acht gelassen. Weil die ja die Polizei kann das ja ganz gut zuordnen, weil die Erfahrung haben. Die wissen ja, wie Menschen aussehen, die sich selbst das Leben genommen haben, was üblich ist, was typisch ist. Ja, nur das Komische ist, wir alle wussten, wie sehr Kai seit einer gewissen Zeit vor ein paar Leuten Angst hatte und deswegen auch über Nacht unten, vor allem im Erdgeschoss, kein Fenster aufließ, noch nicht einmal auf Kipp. Und komischerweise, als seine Mutter ihn gefunden hat, stand das Badezimmerfenster sperrangelweit auf. Mhm. Du vermutest also, dass er umgebracht worden ist? Ja. Mhm. Hast du diesen Verdacht irgendwann irgendwem schon gesagt, geäußert? Ich habe mit seiner Mutter darüber gesprochen, weil sie das auch nicht glaubt. Dafür kennen wir ihn alle viel zu gut. Mhm. Und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil ich damit einfach nicht mehr fertig werde. Mhm. Wie hat denn seine Mutter auf diesen Verdacht oder diese Überlegung reagiert? Sie kam als erstes auf mich zu. Sie hatte meine Handynummer und hat mich dann mal angerufen. Sarah, kommst du auf Tasse Kaffee vorbei? Bin ich zu ihr und dann kamen wir nochmal auf das Thema und da sagte sie, hör mal, ich glaub das nicht. Das hat er nicht gemacht. So, ach, sie, so sagt das, sie sagt das auch, sie glaubt das nicht. Ja. Mhm. So die Umstände, wie er gefunden wurde und wie alles drumherum war, konnte das einfach nicht sein. Und was hat die Polizei außer Acht gelassen? Unter anderem, dass wohl, wenn auch nur leichter, ein Fußabdruck vorm Badezimmerfenster war, obwohl da überhaupt hätte keiner sein dürfen. Und du weißt, dass da einer war oder die Mutter weiß das? Es weiß keiner von uns beiden, weil einige Freunde auch öfters nur unten bei ihm am Zimmerfenster geklopft haben, damit die Schellen, weil die ziemlich laut ist, dass ich meine, nicht gesagt werden. Wer weiß von dem Fußabdruck? Das weiß die Mutter, das weiß ich und das weiß auch die Polizei. Mhm. Also das weiß die Polizei doch mit dem Fußabdruck? Ja. Weil du gerade sagst, sie haben so viele Sachen außer Acht gelassen. Ja, das hat die einfach nicht interessiert. Das hat die interessiert, achso. Mhm. Mhm. Und er hat seinen Abschiedsbrief auf Computer geschrieben, was überhaupt nicht zu ihm passt. Er hat Briefe an mich zwischendurch, so Freundschaftsbriefe hat er immer handschriftlich gemacht. Er hat den Computer nur für Spiele und vor allem für die Schule benutzt. Und du meinst also, er ist gezwungen worden, diesen Abschiedsbrief zu schreiben, eventuell, um eine Selbsttötung vorzutäuschen? Ja. Hm. Ist dieser Verdacht in der Polizei auch mitgeteilt worden? Ich habe es nicht gemacht, weil ich selbst schon von den Leuten, von denen ich sehr stark glaube, dass sie es waren, bedroht werde. Hm. Und warum macht die Mutter das nicht, wenn die auch Zweifel hat? Weil wir halt auch alle keine Beweise in der Hand haben. Wir wissen, wir können ja schlechter hingehen, hört mal, liebe Leute, so und so und so, er war nicht so und... Gut, aber man kann ja, wenn dieser Verdacht so da ist, und du hast ja nun schon einige Anhaltspunkte genannt, von denen du überzeugt bist, dass sie in diese Richtung deuten, dass man das mit den Fachleuten in der Polizei einfach mal bespricht. Die haben ja noch viel präzisere Fragen und Überlegungen, was man machen kann. Ist leider schon viel Zeit vergangen, aber dennoch, finde ich, wenn so ein Verdacht da ist, muss man das auf jeden Fall der Polizei melden. Ja, ich habe aber einfach, Domian, ich habe viel zu viel Schiss. Mhm. Ja gut, das ist in deinem Fall noch problematischer. Pass mal auf, Sarah, die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Ja. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich das heißt in ein paar Minuten nochmal an, okay? Ja, okay. Dann beraten wir das noch ein bisschen weiter, was man dazu, was man da tun sollte und kann. Ja? Mhm. Legen wir bitte auf, bis gleich. Jo, okay, tschüss. In der Technik. Heute Nacht Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da mit einer Themennacht. Das Thema heißt mein geheimer Wunschzettel. Ich möchte gerne mit euch über eure geheimen Wünsche reden. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.